Erster Gott will Israel helfen. Aber die Menschen tun Böses. Sie lügen und stehlen. Zweiter Gott sieht ihre bösen Taten. Er vergisst nichts. Er sieht alles. Dritter, sie lügen den König an. Die Anführer freuen sich über Lügen. Vierter, alle sind untreu. Sie sind wie ein heißer Ofen. Der Bäcker wartet. Fünfter, die Anführer trinken zu viel Wein. Der König ist mit bösen Menschen zusammen. Sechster, ihre Herzen sind voller Bosheit. Sie warten wie ein Feuer im Ofen. Siebter, ihre Könige sterben. Aber niemand bittet Gott um Hilfe. Achter, Ephraim mischt sich mit fremden Völkern. Er ist wie Brot vom Feuer. Neunter, Fremde nehmen seine Kraft. Er wird alt und grau. Er merkt es nicht. Zehnter, Israel ist stolz. Sie gehen nicht zurück zu Gott. Sie suchen ihn nicht. Elfter, Ephraim ist wie ein dummer Vogel. Er ruft Ägypten und Assyrien. Zwölfter, Gott fängt sie mit einem Netz. Er bestraft sie für ihre Taten. Dreizehnter, sie haben Pech. Sie laufen von Gott weg. Sie lügen über Gott. Vierzehnter, sie rufen nicht ehrlich zu Gott. Sie wollen nur Brot und Wein. Fünfzehnter, Gott hat sie stark gemacht. Aber sie planen böse Dinge gegen ihn. Sechzehnter, sie suchen nicht den echten Gott. Ihre Anführer sterben im Krieg. Ägypten lacht über sie.